der von Gott gekrönte Kaiser des Römischen Reiches, König der Franken und Langobarden, Lothar der Erste. Seid mir gegrüßt, Anastasius. Bei aller Wertschätzung, ich hoffe, ihr habt guten Grund, mich bei der Jagd zu stören. Die Nachricht, die ihr bringt, muss den Bock, der mir entgangen ist, schon um ein Vielfaches übertreffen. In der Tat habe ich Neuigkeiten zu berichten, die den Kaiser interessieren dürfen. So lasst hören. In Rom ist ein Affront geschehen. Man hat den Kaiser bloßgestellt und ohne eure Permission einen neuen Papst gewählt. Einen neuen Papst? Unerhört! Ohne die Kaiserweihe ist die Papstwahl ungültig! Nun gilt es schnell zu handeln. Ihr müsst jetzt Stärke demonstrieren. Und ich werde diese Provokation nicht hinnehmen. Gerold, sammelt alle Truppen. Ich will auf Rom marschieren. Mein Kaiser, ich bitte euch. Lothar, habt Vernunft und handelt souverän. In dieser Sache braucht es viel Geschick. Tja, Geschick? Was wollt ihr als ein einfacher Soldat denn schon verstehen von Macht, Strategie und Politik? Ein einfacher Soldat? Ihr macht mir Spaß, Anastasius. Immerhin sprecht ihr mit Gerold, dem Markgrafen von Velaris und dem Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heers. Und als solches sage ich euch, das Reich ist weitaus größeren Bedrohungen ausgesetzt als dem Imponiergehabe einer sich selbst überschätzenden Kurie in Rom. Normannen fallen einem Norden, setzen unser Reich in Brand. Sie rauben, sie plündern und sie morden. Fluch für dieses Land. Gemach, gemach, Gerold. Noch habe ich keinen dieser Wilden zu Gesicht bekommen. Mit Schiffen entern sie die Küsten. Dort muss das Heer zur Stelle sein. Was soll der Kaiser an der Küste? Baden kann er auch im Rhein. Bravo, Anastasius. Gut gekontert. Für eure Arroganz und faule Ironie habt ihr euch den Zeitpunkt schlecht gewählt? Mein Kaiser, hört mich an! Ich warne euch davor! Lasst euch nicht irritieren! Rom darf euch nicht entgleiten! Er will euch korrumpieren! Sonst sind die Tage eurer Herrschaft bald gezählt! Nun ist endlich Schluss damit! Zum Teufel mit dem Tanz um Rom und eurem dubiosen Gast! Mein Kaiser, lasst euch nicht verführen! Von Mummenschanz im Papstpalast, vor euch steht ein Ränkeschmied. Nehmt euch vor ihm in Acht, wie eine Laus saugt er euch aus. Er ist ein Parasit der Macht. Muss ich mir das bieten lassen? Von einem Provinzbaron, der nicht weiß, mit wem er spricht. Für seine Dreistigkeit muss Rom die harte Hand des Kaisers spüren. Aus purem Eigennutz wollt ihr das Reich zum Waffengang verführen. Diese Unterstellung ist eine bodenlose Frechheit. Von den verlorenen Bruderkriegen ist der Kaiser noch geschwächt. Ja, nein, ja. Dank mir und euren Intrigen kam er zuletzt zu seinem Recht. Ihr seid dem Kaiser ein ergebener Diener, sein ärgster Kritiker und Freund. Freund, ihr seid ein übler Demagoge, der nur selbst vom Papstthron träumt. Zum Teufel mit dem Tanz um Rom. Was hält euch ein? Und eurem dubiosen Gast. Mein Kaiser, lasst euch nicht verführen. Das kann nicht sein. Und Schanzen im Papstpalast, bevor euch steht ein Ränkeschmied. Lauft ihm kein und euch vor ihm in Acht. Wie eine Laus saugt er euch aus. Unerhört! Er ist ein Parasit der Macht.